Bereits am Montag hatte der Vorwurf im Raum gestanden, Verdacht auf Untreue. Die Ermittlungen der Essener Staatsanwaltschaft gehen auf ein Schreiben von Bundesjustizministerin Brigitte Zypries an ihre nordrhein-westfälische Kollegin zurück. Zypries bat um Prüfung von Zeitungsberichten über eine Beteiligung von Mittelhoff und seiner Ehefrau an Karstadt Immobilien. Bevor der Manager 2004 Aufsichtsratschef bei Karstadt Quelle wurde, hatten er und seine Frau sich am Oppenheim-Esch-Fonds beteiligt, der Karstadt Häuser im Portfolio hat. Der Vorwurf, die Gebäude seien zu außergewöhnlich hohen Preisen an Arcandor vermietet worden. Nun geht es um die Frage, ob Mittelhoff das Interesse des Konzerns gewahrt habe. So hatte ihm der frühere Justiziar von Karstadt Quelle vorgeworfen, auf eine Klage gegen Oppenheim-Esch verzichtet zu haben. Dabei hätte die durchaus Aussicht auf Erfolg gehabt und immerhin sei es um mindestens 100 Millionen Euro gegangen, sagte der Jurist der Süddeutschen Zeitung. Thomas Mittelhoff hatte den Vorwurf der Untreue bereits am Montag zurückgewiesen. Er habe die Fondsanteile bereits vor seinem Einstieg bei Karstadt erworben und den Aufsichtsrat und die Hauptversammlung über die Beteiligung informiert.